Lektion 2, Übung H, Dialog 1. Du, Jürgen, wir haben da eine ganz wichtige Sache. Wann hast du Zeit? Gute Frage. Wann habe ich Zeit? Nie! Nein, für dich habe ich natürlich immer Zeit. Wie wär's mit morgen Abend? Morgen Abend, das würde bei mir gehen.